Modul 2, Übung 1e. Nochmal zurück zur Schule. Warum konntest du da nicht so gut lernen? Ich glaube, das ist ein generelles Problem. Es müssen immer Tests und Klassenarbeiten geschrieben werden, damit man Noten für das Zeugnis bekommen kann. Das wird schnell zu Stress und der Spaß kommt zu kurz. Ich fände es besser, wenn man die Sprache selbst entdecken und ausprobieren könnte. Und dann sprechen wir auch nicht ganz natürlich in der Fremdsprache. Die Situation in der Schule ist total künstlich. Wir sprechen ja im Unterricht mit unseren Lehrern und Mitschülern und meist nicht mit Muttersprachlern in realen Situationen. Man sollte viel mehr mit Muttersprachlern sprechen oder Filme sehen, singen. Oder lesen? Ja, das auch. Aber da sollte es viel verschiedenes Material zur Auswahl geben. Ich mag was Spannendes oder was Verrücktes. Andere vielleicht lieber was über Sport oder Modezeitschriften oder was aus dem Internet. Das kann alles Mögliche sein.